بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Schritt, den ihr gemacht habt hier in die Moschee, belohnen, für euch für jeden Schritt belohnen, den ihr gemacht habt, und die Waagschale eurer guten Taten legen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und von euch annehmen, euch Ikhlas geben, eure Sünden vergeben, eure Herzen reinigen und euch zu den Paradiesbewohnern machen, inshallah ta'ala. Liebe Geschwister, am heutigen Abend haben wir uns hier versammelt und getroffen, in allererster Linie, um Allahs zu gedenken, subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'indah." Das heißt übersetzt: Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs versammelt, Allahs Buch liest und rezitiert, sich gegenseitig lehrt, steigen die Engel auf sie herab. Die Ruhe umgibt sie und die Engel umhüllen sie und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Sitzung auch eine dieser Sitzungen ist, in der Allah subhanahu wa ta'ala uns erwähnt bei ihm subhanahu wa ta'ala, bei den Leuten, die bei ihm sind. Liebe Geschwister, wir möchten uns inshallah ta'ala für den Ablauf des heutigen Abends inshallah ta'ala, möchte ich natürlich ein paar Vorwort, eigentlich ein kleines Vorwort dazu geben, in Bezug auf den Anlass, warum wir uns überhaupt heute hier treffen. Zunächst einmal, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, hat uns beigebracht, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten haben. Und der Grund seiner Entsendung in erster Linie ist es, die Botschaft Allahs zu überbringen und uns vorzuleben, wie wir Allah anzubeten haben. Deswegen steht es keinem Menschen zu, etwas in die Religion hinzuzufügen, etwas der Religion hinzuzufügen, es sei denn, er hat dafür einen authentischen Beweis. Kein Mensch darf der Religion irgendwas hinzufügen. Und deswegen ist die Logik ist keine Quelle dafür, dass man weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala mag und was er nicht mag. Sondern die Quelle dafür ist ganz alleine Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Das heißt, er subhanahu wa ta'ala musste uns mitteilen über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, was er mag und was er nicht mag. Und deswegen kann kein Mensch kommen auf die Idee und sagen, wie wäre es, wenn wir zum Beispiel heute gemeinsam beten. Oder wie wäre es, wenn wir ab jetzt statt 5-mal pro Tag 6-mal beten? Das sind alles, der Verstand würde sagen, das ist logisch nachvollziehbar und eine gute Sache, dass man mehr betet, als dass man weniger betet. Aber dennoch hat der Gesetzgeber uns eine Linie gemacht. Einen Leitfaden gegeben, an dem wir uns zu halten haben. Und deswegen gebe ich euch ein Beispiel aus der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hierfür. Und zwar hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, auf Arabisch heißt der Hadith, weil ich weiß, ein paar Geschwister von uns auch dabei, die vielleicht Arabisch besser sprechen. Und zwar, dieser Hadith befindet sich in Sahih Muslim. So sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: "La takhussu laylatal jum'ati biqiyamin min baynil layali." ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Übersetzt in deutsche Sprache bedeutet der Hadith, den Abu Huraira radiallahu anhu überliefert hat, sinngemäß folgendes. Er sagte, wenn ihr nachts beten wollt, dann sucht euch nicht die Freitagnacht gesondert heraus. Wenn ihr nachts beten wollt, dann sucht euch nicht die Freitagnacht gesondert heraus. Und wenn ihr fasten wollt, dann sucht euch nicht den Freitag gesondert heraus. Es sei denn, jemand fastet sowieso gewöhnlicherweise an diesem Tag. Aufgrund einer Gewohnheit, besser gesagt. Das heißt, aus diesem Hadith lernen wir. Wir wissen, dass der Freitag ist der beste Tag der Woche. Und zum Freitag gehört auch die Freitagnacht. Aber trotzdem ist es einem Muslim nicht gestattet. Stellt euch mal vor, eine Tat, die gut ist. Das, was ist gut? Das Gebet. In der Nacht gehört zu den besten Taten. Und dieses freiwillige Gebet in der Nacht ist, manche Gelehrten sagen, dass es das beste freiwillige Gebet ist, das Gebet in der Nacht. Das heißt, dieses freiwillige Gebet in der Nacht gleichzeitig am Freitag zu verrichten, und das ist der beste Tag, der Prophet sagt, mach das nicht. Das ist ein klarer Beweis für was? Dafür, dass der Muslim sich Gott zu ergeben hat und dass er nicht mit seinem eigenen Verstand sagen kann, was ist gut und was ist schlecht, es sei denn, er hat dafür einen Beweis aus dem Koran oder aus der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dadurch sind wir recht geleitet. Wenn wir diese beiden Quellen verlassen, wir gehen in die Irre. Und das finden wir, manche Leute machen sogar Aufrufe, komm, lasst uns an einem bestimmten Tag oder bestimmten Nacht zusammen beten zum Beispiel, und sie rufen sich gegenseitig auf. Die Frage ist, machen wir nicht genau das Gleiche, indem wir uns heute Abend ausgerechnet treffen möchten, und warum? Natürlich der Anlass, liebe Geschwister, wir alle wissen, den heißen Brei zu reden, wir alle wissen, dass heute ist der 31.12. nach der christlichen Zeitrechnung. Und heute Abend gibt es Leute, die diesen Jahreswechsel feiern. Und wir möchten nicht zu denjenigen Menschen gehören, die diesen Jahreswechsel feiern. Warum nicht? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Und ich möchte diese Sache kurz erläutern, weil das ist wichtig auch für uns und für unsere Absicht, warum wir das überhaupt machen und warum das religiös gesehen auch so wichtig und relevant ist. Dazu sage ich, für jemanden, der damit ein Problem hat, ansonsten Alhamdulillah, wir haben damit kein Problem. In unserer Religion gibt es Festtage, und die Festtage sind bei uns religiöse Ereignisse. Also merkt ihr diesen Grundsatz, der ist sehr wichtig, damit man die Sache auch versteht. Die Feste, das heißt diese sich wiederholenden Feiertage, sind bei uns im Islam als Muslime, sind per Definition etwas Religiöses. Die sind was Religiöses. Du kannst nicht sagen, das ist nichts Religiöses, deswegen hat das damit nichts zu tun. Also manche Leute sagen, ja, aber zum Beispiel Geburtstag feiern ist doch nichts Religiöses. Das Jahresende zu feiern ist doch nichts Religiöses. Nochmal, ich verweise dich auf diesen Grundsatz, den ich gerade erwähnt habe. Bei uns sind Feiern, diese sich wiederholenden Feiertage, sind etwas Religiöses. Sie sind etwas Religiöses. Und du hast nicht das Recht, solche Feiertage zu bestimmen oder zu feiern, es sei denn, der Gesetzgeber hat dir diese Tage vorgegeben. Und es sind genau eben zwei Feiertage bei uns im Islam. Die eine ist der Eid al-Adha, das andere ist Eid al-Fitr. Okay? Das heißt, eine ist das Festtag nach der Hajj oder während der Hajj-Tage, und das andere ist nach dem Fasten im Monat Ramadan. Warum? Ganz einfach. Wenn wir verinnerlichen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dann wird uns diese Sache inshallah ta'ala klarer. Und zwar ist überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich lese jetzt auch kurz den Hadith vor, damit wir das richtig verstehen, verinnerlichen, und damit wir auch das Gefühl haben, dass wir was inshallah ta'ala was gelernt haben. طيب, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, أسف عربش كان سكوت يا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. Übersetzt in die deutsche Sprache: Dieser Hadith befindet sich unter anderem bei An-Nasa'i und Abi Dawud, und dieser Wortlaut ist bei An-Nasa'i. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass er sagte: Die Leute aus der Jahiliyyah, die Leute aus der Jahiliyyah, wissen wir, das ist die Zeit vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nennt man die Zeit. Die Leute aus der Jahiliyyah, und das kommt übrigens vom arabischen Wort Jahl. Das arabische Wort Jahl bedeutet Unwissen. Nichts, etwas nicht zu wissen. Okay? Ein Jahil ist jemand, der etwas nicht weiß. Ein Unwissender. Und natürlich, das entscheidende Wissen ist das Wissen über Allah. Und das war nicht da, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch nicht entsendet war. Die Leute in der vorislamischen Zeit hatten 2 Tage jedes Jahr, an denen sie zu spielen pflegten. Gemeint ist 2 Tage, in denen sie Feste feierten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, sagte er: Ihr hattet 2 Tage, an denen ihr zu feiern pflegtet. Allah hat euch diese beiden Tage ausgetauscht durch 2 Tage, die noch besser als diese beiden Tage sind. Das Fitr-Fest, das Fastenbrechen-Fest und das Opferfest. Was ist das Interessante an diesem Hadith? Und wer kann mir diese Frage beantworten? Vielleicht kann jemand die Frage beantworten. Heute machen wir es ein bisschen interaktiv, vielleicht ab und zu mal. Zumindest beim ersten Vortrag. Beim zweiten Vortrag wird inshallah noch mehr Interaktivität sein. Wer kann mir beantworten? Wir müssen immer 2 Sachen unterscheiden, wenn wir Hadithe lesen. Einmal, oder wenn jemand über die Religion Allahs spricht. Einmal, was ist der Beweis für die Aussage, die er gemacht hat? Ich habe vorhin gesagt, dass es eben keinen Unterschied für uns gibt zwischen religiösen Festen und weltlichen Festen. Okay? Jetzt habe ich den Beweis vorgelesen. Das nennt man auf Arabisch Dalil. Aber die Frage, die jetzt noch viel interessanter ist, nennt man Wajhul Istishhadi min al-Dalil. Das heißt also, warum ist dieser Beweis, den ich erwähnt habe, überhaupt ein Beweis? Wer kann mir diese Frage beantworten? Ich frage mal wiederholen. Ich guck mal, vielleicht hat er es ja, dann hast du es. Geht nur. Und zwar, weil damals die 2 Tage da, wo sie gespielt haben. Und es ist ja jetzt eigentlich das gleiche wie hier jetzt in Deutschland, weil hier ist es so, dass man jetzt Silvester feiert. Und wir haben ja unsere Religion. Und die sagt uns, dass wir nur an den 2 Tagen, die man sich selber gerade genannt hat, Jazakallahu khairan, barakallahu fiqh. Ich denke, der Bruder hat das richtig gesagt. Ich werde es nur ein bisschen anders nochmal formulieren. Also die Frage war, nochmal zur Wiederholung, die Frage war, warum ist dieser Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu, wo er gesagt hat, dass man, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tage aus der Jahiliyyah ausgetauscht hat durch diese Festtage, die wir jetzt im Islam haben, Beweis dafür, dass niemand ein sich wiederkehrendes Fest feiern darf, ohne einen Beweis, auch wenn es nichts Religiöses ist. Auch wenn es nichts Religiöses ist. Denk immer an Geburtstag. So. Denk immer an Geburtstag. Das ist ja ein einfaches Beispiel. Oder Hochzeitstag. Auch wenn die Frauen sauer werden. Ja? Also der Bruder hat gesagt, die Antwort ist richtig. Ganz einfach, weil auch die Tage aus der Jahiliyyah, die der Prophet haben erwähnt hat, da ist nicht steht im Hadith drin, dass das religiöse Feste gewesen sind. Da steht drin, zum Teil Tage, in denen sie gespielt haben. Okay? Da steht nicht drin, dass sie, weil wenn das religiöse Feste gewesen wäre, stell dir mal vor, die waren ja Götzendiener. Ist doch klar, dass diese Sachen hätte der Prophet ja nicht einmal verkünden brauchen. Also muss der Prophet zu den Muslimen, die La ilaha illallah sagen, dass sie keine Feier machen dürfen aus der Zeit vom Götzendienst, also aus der Zeit vom Schirk oder wo sie Muschrikin waren, ist ja logisch. Ja? Deswegen handelt es sich hier offensichtlich um Festtage, die weltlicher Natur sind, weltlicher Art sind, keine religiösen Feste. Und der Prophet hat sie aufgelöst. Der Prophet hat sie abgeschafft. Er hat sie annulliert. Okay? Und deswegen sind die Gelehrten in dieser Hinsicht streng. Warum streng? Weil der Prophet sozusagen streng war. Strenge zur richtigen Zeit ist richtig. Aber wenn man streng ist zu einem Zeitpunkt, wo man nicht streng sein sollte, das ist übertreiben. Oder wenn man nicht, oder wenn man zu lasch ist, das ist untertreiben. Zu einem Zeitpunkt, wo man streng sein sollte. Aber Strenge zur richtigen Zeit, das ist genau das, was wir brauchen und was auch für uns sehr, sehr wichtig ist für unseren Imam. Das war, wir sind immer noch beim Vorwort, ja. Aber das ist der Anlass, warum wir sagen, dass wir Muslime, wir feiern nicht solche Feste, die sowieso, liebe Geschwister, yani, wie soll ich euch sagen, die Wahl dieses Tages ist solch eine Willkür, die kann man sich gar nicht vorstellen. Okay? Also denkt ihr, astronomisch gesehen, findet an diesem Tag irgendetwas Besonderes statt? Gar nichts. Okay? Das ist einfach ein willkürlich festgelegter Tag, an dem die Sonne sich einmal, Entschuldigung, an dem die Erde sich einmal laut den Astronomen die Erde bewegt. Das war's. Aber du könntest auch ab morgen anfangen zu zählen. Also wie sie es machen, Entschuldigung, du könntest auch ab übermorgen anfangen zu zählen. Kannst du auch in 3 Tagen anfangen zu zählen und dann ab diesem 3. Tag sagst du ab jetzt 1 Jahr. Das ist eine absolute Willkür. Okay? Du kannst auch jetzt, ist gar kein Problem. Deswegen auch die Mitternacht festzulegen mit 12 Uhr. Es ist ja nicht immer Mitte der Nacht um 12 Uhr. Ja? Das ist einfach Willkür. Das ist bei uns in der Religion, Alhamdulillah, die Sachen sind also logisch. Ja? Also wenn wir rechnen, Zeitrechnung, wir haben ein Ereignis, das in der Menschheitsgeschichte von unglaublich riesiger Bedeutung war, und das war die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil die Auswanderung symbolisiert die Verbreitung des Islam in der gesamten Welt. Die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam symbolisiert ab jetzt, der Islam wird sich verbreiten und die Da'wah wird sich noch mehr ausweiten. Und die ist nicht mehr geheim, sondern sie ist jetzt öffentlich. Ja? Und deswegen ist dieses Ereignis der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Beginn der Zeitrechnung etwas logisch nachvollziehbares und sehr sinnvolles. طيب. Jetzt könnte jemand sagen, was haben wir denn da jetzt gewonnen, wenn wir genauso wie die anderen, die einen feiern an diesem Tag und wir machen jetzt ausgerechnet an diesem Abend, diesem Tag eine Veranstaltung und treffen uns im Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Die anderen treffen sich, weiß nicht wo, und wir treffen uns im Haus Allahs. Oder hätte ja auch am 24. Abend sein können. Nur da ist die Fitna nicht unter den Muslimen vorhanden, Alhamdulillah. Weil die Muslime gehen ja kaum in die Kirche. Okay? Aber die Sache mit den Feuerwerkskörpern und Ähnlichem, das ist eine Sache, die leider viele Muslime mitmachen, obwohl sie selbst wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Wie gehen wir dieser Sache jetzt aus dem Weg? Ganz einfach. Dazu haben wir auch einen sehr schönen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in diesem Hadith geht es einfach darum, dass man der Sache aus dem Weg geht, einen bestimmten Tag in der Woche herauszupicken, um eine bestimmte Ibadah dazu machen. Okay? Und ich lese euch den Hadith auch erstmal wieder in arabischer Sprache vor. Und dieser Hadith ist unter anderem Sahih Bukhari und anderswo, Sahih Muslim. Und zwar geht der Hadith um Juwayriyah, der Tochter von Al-Harith, radiallahu anha. Sie ist eine der Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Auf Arabisch heißt es an Juwayriyah, bint Al-Harith, radiallahu anha, anna al-Nabiyya, sallallahu alaihi wasallam, dakhal alaiha yawm al-Jumu'ah, wa hiya sa'ima. Faqala, أصمتي أمسي؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. Dieser Hadith auf Deutsch übersetzt lautet folgendermaßen: Juwayriyah radiallahu anha. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam trat einmal bei ihr ein und fragte sie, weil sie war, es war an einem Freitag und sie war am Fasten. Dann fragte er sie, sallallahu alaihi wasallam, hast du gestern gefastet? Dann sagte sie, nein. Dann fragte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hast du vor, morgen zu fasten? Dann sagte sie, radiallahu anha, nein. Also weder gestern, Donnerstag, habe ich gefastet, noch habe ich vor, morgen am Samstag zu fasten. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann brich dein Fasten. Dann brich dein Fasten. Jetzt wollen wir das verstehen. Den ersten Hadith, könnt ihr euch noch daran erinnern, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Ihr sollt nicht gesondert am Freitag fasten. Was heißt gesondert am Freitag fasten? Das heißt, man fastet am Freitag nicht aufgrund einer Sunna, die überliefert worden ist, wie zum Beispiel, weil es einer der drei weißen Tage ist, der drei mittleren Tage im Mondmonat, oder weil der Freitag ein Tag vom Ramadan ist, oder weil der Freitag zum Beispiel Tag von Arafat ist oder so. Ja, also es gibt kein besonderes Eis, man fastet, weil es ein Freitag ist. Oder man fastet nicht nur, weil es Freitag ist, sondern man hat vor, an diesem Tag zu fasten und fastet weder vorher noch nach. Und man fastet auch nicht alle zwei Tage. Denn wenn man alle zwei Tage fastet, dadurch fastet man automatisch jede zweite Woche an einem Freitag gesondert. In Anführungsstrichen. Ist aber nicht gesondert, weil wenn du blickst auf die ganze Woche, ist eindeutiger fast jeden Freitag. Das heißt, er beabsichtigt nicht den Freitag an sich. So. Juwayr hat das aber gemacht. Wie hat der Prophet a.s. darauf reagiert? Er hat ihr eine Lösung gegeben. Auf Arabisch eine Hila. Und Hila ist wie ein Trick, einem Verbot aus dem Weg zu gehen. Und es gibt zwei Arten von Hila in unserer Scharia. Einmal eine Hila, die erlaubt ist, und eine Hila, die verboten ist. Wenn wir an verbotene Hila denken, denken wir immer an die Geschichte der Juden. Denn wie sie den Sabbat übertreten haben. Ihnen wurde verboten zu fischen an einem Samstag. Samstags. Was haben sie gemacht? Weil am Samstag besonders viele Fische da waren. Haben sie die Netze freitagabends ausgeworfen und haben die Netze sonntags eingezogen. Und dann haben sie gesagt, wir haben nicht am Samstag gefischt. Okay? Das heißt also, sie haben dieses Verbot umgangen, allerdings auf verbotene Art und Weise. Es gibt aber auch erlaubte Art und Weisen, ein Verbot zu umgehen. Beispiel, einmal hat Bilal radiallahu ta'ala anhu einen Sack Datteln gehabt. Und diesen Sack, er hat zwei Säcke Datteln gehabt. Und er hat diese zwei Säcke Datteln verkauft und hat dafür einen Sack Datteln von guten Datteln bekommen. Aber er hat das Datteln gegen Datteln getauscht. Okay? Das heißt, er hat schlechte Datteln gehabt und der andere hat gute Datteln gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich schlechte habe, das gute hast, dann machen wir so, ich gebe dir einfach zwei Säcke und du gibst mir dafür einen guten. Ich gebe dir zwei schlechte und du gibst mir dafür einen guten. Und das ist natürlich in unserer Scharia absolut haram. Und das ist eine Form von Zinsen. Das ist Riba. Und deswegen hat der Prophet das verboten. Aber der Prophet a.s. hat ihm eine Lösung gegeben. Er hat gesagt, verkaufe die schlechten Datteln. Nimm das Geld und kauf damit dann gute Datteln. Und das ist die Lösung dafür. Und so einfach ist das. Ja? Das heißt, es gibt also Tricks, die erlauben, erlaubte Tricks, und es gibt verbotene Tricks. Und dieser Hadith erlöst für uns das Problem. Damit man nicht gesondert am Freitag fastet, fastet man einfach einen Tag vorher oder einen Tag nachher dazu. Und das war's. Und da kommen wir schon am Ende unseres Vorworts, Alhamdulillah, ist Zusammenfassung. Deswegen, inshallah, liebe Geschwister, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nicht nur heute Abend hier seid, zum Vortrag kommt, auch wenn ihr nicht jetzt lange bleiben möchtet, aber auch morgen, inshallah ta'ala, treffen wir uns nach Salat al-Isha, inshallah ta'ala, wenn nichts Besonderes dazwischen kommt, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Tayyib. Hier ist so viel dazu. Wir möchten nun bi'idhnillahi ta'ala uns unterhalten über etwas, was für unser Herz wichtig ist. Unser Herz ist das Motor in unserem Körper. Wenn das Herz in Ordnung ist, ist alles andere am Körper ebenfalls in Ordnung. Wenn das Herz in Ordnung ist, denkt man über andere Leute gut. Wenn das Herz in Ordnung ist, vergibt man anderen Leuten. Wenn das Herz in Ordnung ist, hat man Furcht vor Allah. Wenn das Herz in Ordnung ist, hat man Hoffnung auf die Vergebung Allahs. Und so weiter und so weiter und so fort. Wenn das Herz in Ordnung ist, das Entscheidende von allem ist, dann ist der Ikhlas im Herzen. Der Ikhlas bedeutet die Aufrichtigkeit. Ikhlas bedeutet, dass man diese Sache, die man macht, einzig und allein für Allah macht. Dass nur sein Angesicht dadurch angestrebt wird. Dass nur seine Zufriedenheit das dein Ziel ist. Das ist, wenn das Herz gesund ist. Und wir möchten uns jetzt über einen kleinen Aspekt über das Herz unterhalten. Es geht um das berühmte Thema Angst und Hoffnung. Das berühmte Thema Angst und Hoffnung. Und jeder von uns wird sich in diesem Bild wiederfinden. Liebe Geschwister, das Thema Angst und Hoffnung, das sind zwei Bereiche, die handelt hier um die Taten des Herzens. Die Taten kann man mit der Zunge machen, es gibt Taten, die kann man mit den Händen machen, es gibt Taten, die kann man mit den Füßen machen, aber es gibt auch Taten, die kann man mit dem Herzen machen. Wie der Ikhlas, wie die Gottesfurcht oder die Furcht vor Allah, die Hoffnung, ja, das Gottvertrauen, wir werden auch über das Gottvertrauen inshallah ta'ala sprechen und ähnliches. Das sind alles Taten des Herzens. Und sie sind wichtiger als die Taten des Körpers. Warum? Weil wenn sie nicht da sind, sind die anderen sowieso nicht da. Die sind Voraussetzung. Das Thema Angst und Hoffnung ist ein sehr wichtiges Thema, weil wenn man hier fehlgeht, ist man auf dem falschen Weg. Auf Arabisch Khauf und Raja. Khauf, Angst, und Raja, die Hoffnung. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim mehr als deutlich uns mitgeteilt, dass sowohl die Angst als die Hoffnung im Herzen zu tragen Eigenschaften eines gläubigen Menschen sind. Wer kennt eine Aya im Koran al-Karim, in der Allah subhanahu wa ta'ala darauf hinweist, dass Khauf eine Eigenschaft eines gläubigen Menschen ist? Noch einmal durch die Frage. Wer kennt eine Eigenschaft, wer kennt eine Aya im Koran al-Karim oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber da muss er immer die Quelle mit angeben, bitte, aus dem er deutlich hervorgeht, dass die Angst oder die Furcht vor Allah eine Eigenschaft eines gläubigen Menschen ist. الآية هذه في صفات أهل الجنة طيب لكن نحتاج أنها من صفات المتقين صفات المؤمنين جماعة في آيات كثيرة هذه في الرجاء هذا الجواب على السؤال الثاني اللي حيجي إن شاء الله بعد قليل احتفظ به Wir alle lesen den Koran. Könnt auch auf Deutsch die Aya sagen. Vielleicht finden wir sie. Okay, der Buddha sagt, ja, ihr Nas, uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Also ich bin nicht einverstanden. Okay, also natürlich, das ist irgendwie drin, weil Taqwa beinhaltet ja alles Gute. Ja, kannst du nicht sagen. Weil Taqwa bedeutet von Waqa. Waqa heißt sich vorsehen etwas. Wiqaya heißt sich in Schutz nehmen vor etwas. Okay? Deswegen Wiqaya ist natürlich ist eine Form, sich zu schützen, ist, dass man Allah fürchtet, logischerweise. Das heißt, das ist, der Beweis ist zu allgemein. Sonst hätte er auch sagen können, wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Oder? Bei Asr, Allah schreibt bei Al-Asr, er sagt, der Mensch ist im Verlust, außer den Gläubigen, außer die Glauben und die rechtschaffene Werke. Und er sagt, mir rechtschaffen Werke, natürlich passt dazu die Furcht, logischerweise. Aber das ist zu allgemein. Irgendjemand wollte was anderes sagen. Na. Findest du? Mit Zuschauern zu schreiben, aber sie haben Angst. Also ich meine, ich hätte auch Angst und du auch Angst. Aber es ist, es gibt zwei Arten von Angst. Das ist ein schöner Hinweis. Es gibt zwei Arten von Angst. Angst natürlich, natürliche Angst. Und hier, ich meine aber die Angst als Ibadah. Verstehst du? Die Angst als Ibadah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, eine Ayah. Alhamdulillah. Also, wer heißt es? Inna nakhafu min Rabbina yawman. Diese Ayah in Surat Al-Insan, wo Allah subhanahu wa ta'ala über die Gebete berichtet, sie sagen selbst, wir fürchten uns vor unserem Herrn aufgrund eines gewaltigen Tages, sinngemäß übersetzt. Das ist eine Ayah. Andere Ayah. Willst du was sagen? Ja? Das Wort Taqwa immer das gleiche. Immer noch das gleiche. Barakallah fiik. Surah Al-Nazi'at. Khafa maqama rabbihi wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'ani al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. طيب, was denjenigen angeht, der sich vor dem Stand seines Herrn fürchtet, der Stand deines Herrn gemeint ist der Tag, an dem du vor deinem Herrn stehst. Wer sich vor diesem Zeitpunkt fürchtet und der persönlichen Neigung aus dem Weg gegangen ist oder sich selbst verboten hat, seine eigene Neigung, اتبع الهوى, dass die Sache aus dem Weg gegangen ist, فَإِنَّ الْجَنَّةِ هَا الْمَأْوَى, sofern wird, in diesem Fall wird das Paradies sein Aufenthaltsort sein. Zweifellos, eingewischt. Und Allahu a'lam, wie viele Ayat es darüber gibt. Okay? Aber das ist sehr wichtig. Raja, Hoffnung. Wir brauchen die Hoffnung, weil, was ist das für Hoffnung? Das ist eigentlich das Gegenteil vom anderen. Das eine ist das Gegenteil vom anderen. Das ist, worauf wir hinaus wollen letztendlich. Wir wollen dieses Problem lösen. Hoffnung. Welche Ayat gibt es im Koran Karim, die auf die Hoffnung hinweisen? Jazakallahu khairan. Der Bruder sagt, es gibt eine Ayat im Koran Karim, in der es heißt, sinngemäß auf Deutsch übersetzt, dass nur die Ungläubigen die Hoffnung auf Allahs Vergebung und auf Allah subhanahu wa ta'ala aufgeben. Hoffnung geben sie auf. Richtig? Ja. Wer ist die Ayah? Okay. Das ist eine andere Ayah. Nicht mehr die Ayah, die Bruder gesagt hat. Ganz kurz, auf Arabisch. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أو القوم الخاسرون. Okay? Das heißt, nur das Volk der Verlierer oder nur das Volk der Ungläubigen, sie sind diejenigen, die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit aufgeben. Ja? Und die zweite Aya, eine sehr, sehr, sehr schöne Aya, auch Surah Al-Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die sündigen Diener an, und wir alle gehören zu diesen sündigen Dienern. Er sagte, ihr meine Diener, die ihr gegen euch selbst verschwenderisch gewesen seid in Bezug auf Sünden. Verschwenderisch gewesen seid in Bezug auf Sünden. Ihr sollt nicht an der Barmherzigkeit Allahs zweifeln. Oder verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Das heißt, gebt nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit auf. Wahrlich, Allah vergibt die Sünden alle. Wahrlich, Allah vergibt die Sünden alle. Und diese Ayah hat Allah subhanahu wa ta'ala keine Ausnahme gemacht. Es gibt keine Sünde, die Allah nicht vergibt, wenn man ihn um Verzeihung bittet, subhanahu wa ta'ala. So hat er gesagt und so glauben wir fest daran. Und was die andere Ayah im Koran angeht, wo es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala an zwei Stellen, Surah An-Nisa, sagt er, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Das heißt, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man Schirk macht mit ihm, subhanahu wa ta'ala. Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, das heißt, dass man Allah zum Partner macht in irgendeiner Sache, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Diese Ayah scheint ein Widerspruch zu sein zu der anderen Ayah. In der einen Ayah, Allah vergibt alles. In der anderen Ayah, Allah vergibt alles außer Schirk. Wie können wir diese beiden Ayat miteinander verbinden? Wer weiß, nur eine Person? Wer weiß, wie man die sagt? Da nehmen wir den Jüngsten. Bismillah. Ich glaube, damit wird gemeint, weil bei Schirk ist ja die große Wahrscheinlichkeit, dass du aus dem Glauben rauskommst. Ja? Ich glaube, damit meint er, wenn ich von dem Glauben rausgehe, bin ich ja theoretisch Kufa, ja? Und auch sagt er wieder in der anderen Eier, er vergibt uns eigentlich alle Sünden, ja? Zu allen, zu jeder Person. Das heißt, wenn er wieder eins mit seinem Fehler, wenn er wieder Tawaba macht, Tawaba, dann lasst er wieder uns wieder von den Kindern, von der Schahade, sagt er, wieder am Tawaba macht. Und damit verbindet sich die anderen. Weil es kann ja sein, durch Schirk liege ich aus der Sünde aus, weil ich irgendwie Götzen, die machen nebenbei, fliegt hier raus. Ja. Aber er vergibt eine Sünde, aber ich bin ja Kufra, dann muss er wieder die Schahade sagen und nochmal einen Tawaba machen. Ah, طيب, sehr schön. Das heißt, der Bruder sagt, Jazakallah khairan. Das ist von den Frauen. طيب. Der, bist du der Bote heute, ja? Der Bruder sagt, ganz einfach, die Antwort, die eine Eier bezieht sich sozusagen auf den Muslim und die andere Eier auf den Kafir, weil er hat Schirk begangen und jetzt, damit Allah ihm vergibt, muss er erst wieder Muslim werden. Ja? Eine interessante Antwort. Wie gibt es noch? Jemand hat noch gestreckt gehabt, ja? MashaAllah, der Bruder hat jetzt eine Antwort gesagt. Er hat gesagt, dass die erste Ayah, wo Allah sagt, dass er alle Sünden vergibt, das heißt, er vergibt alle Sünden, wenn man auch Tauba macht. Tauba macht, heißt, man bereut die Sünde auch, die man gemacht hat, die bekannten Bedingungen hierzu passen. Und die andere Ayah, dass Allah alle Sünden vergibt, bis auf Schirk, gemeint ist, wenn jemand stirbt und er hat keine Tauba gemacht. Denn alle Sünden Allah kann er vergeben, außer Aschirk wird er nicht vergeben. Diese Antwort verbindet die beiden Ayat miteinander. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Was ist die entscheidende Frage? Beweis. Ich will einen Beweis. Wir akzeptieren nicht etwas ohne Beweis. Nein. Ich habe eine andere Antwort. Gleich. Der Bruder hat eine dritte Antwort noch. Aber ganz erst mal Beweis. Weil sonst kann jeder alles sagen. Ja, der kommt noch ein bisschen schon. Aber Beweis, das heißt, ich brauche eine Ayah im Koran. Oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder eine Sache, die ist so logisch, dass wir sogar sagen, wir brauchen keinen Beweis. Übrigens, wenn wir uns so hier treffen, in einer Moschee, und wir sind ein Unterricht, dann ist es keine schlimme Sache, dass man Fragen stellt und man versucht, die Fragen zu beantworten. Auch wenn die Antwort vielleicht falsch ist. Okay? Also manche Leute haben vielleicht Angst, sie sagen, wie kann ich über die Religion Allahs etwas sagen, nachher ist falsch. Und da habe ich über Allah etwas falsch. Nein, hier, das geht nicht darum. Wir sind hier in einer Situation, in der es darum geht, etwas zu lernen. Und es ist besser, du machst jetzt deine Fehler und du hast jemanden, der dich korrigiert, als eines Tages, wenn du keinen hast, der dich verbessert, und dann hast du niemanden, der deine Fehler korrigiert. Der Bruder sagt, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. In dieser Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala fordert den Propheten s.a.w. auf, ihn zu lobpreisen und ihn um Verzeihung zu beten, denn Allah ist derjenige, der die Sünden verzeiht, beziehungsweise ist derjenige, der die Reue häufig annimmt. Ja? Diese Ayah, natürlich ist sie nicht so klar jetzt, ne, eine Antwort auf die Frage, weil sie ist eigentlich genauso wie inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah vergibt alle Sünden. Diese ist die gleiche Kategorie. Wir brauchen immer noch einen Beweis für das. Ganz einfach. Ich habe gesagt, eine logische Antwort, auch wo wir keinen Beweis dafür brauchen. Wenn ein Christ den Islam annimmt, werden ihm dann seine Sünden vergeben oder nicht? Wird ihm auch sein Schirk vergeben oder nicht? Auch, das war's. Okay? Das heißt, die Sache ist logisch und klar und natürlich Beweis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass wenn jemand den Islam annimmt, weil da kam ein Mann, weißt du, beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und er wollte den Islam annehmen. Aber als der Prophet ihm seine Hand gegeben hat und der andere wollte ihm auch seine Hand geben, um den Treueschwur zu leisten, im letzten Moment hat der Mann seine Hand zurückgezogen und hat gesagt, ich nehme den Islam nur an oder ich leiste den Treueschwur nur unter einer Bedingung. Er sagte, was ist deine Bedingung? Er sagte, meine Bedingung ist, dass mir alle Sünden vergeben werden, die ich in meinem Leben gemacht habe. Dann hat der Prophet ihm gesagt, hast du nicht gewusst, dass der Islam, dass die Annahme des Islam alle Sünden tilgt, die du gemacht hast. Und da hat natürlich den Islam angenommen. Das heißt also, der Islam löscht alles aus, was vorher an Sünden gewesen ist. Jetzt eine interessante Sache. Wir sind keine Christen. Wir sind Muslime. Und das ist das Problem, oder? Weil manche Leute sagen, und das ist eine vielleicht interessante Aussage. Manche würde sagen, ich wünsche, ich hätte erst heute den Islam angenommen. Aufgrund der Fehler, die ich gemacht habe in meinem Leben, Sünden und Zinsen und weiß nicht was, ich in meinem Leben einfach alles falsch gemacht habe. Sagte, ich wünsche, ich würde heute wie dieser Markus, der heute den Islam angenommen hat. Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anhamdu rasulullah. Und dann sagen wir alle, MashaAllah, du bist wie neu geboren und so, ja. Und sagt, ich wünschte, ich wäre so wie er. Ich hätte keine Ahnung von gar nichts. Erst heute ist einmal gesagt, ich wäre frisch. Was sagt ihr zu dieser Aussage? Da wurde gesagt, mach die Pilgerfahrt. Und was willst du sagen? Wenn er Tauba macht, dann tut Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden, die er gemacht hat, in guten Taten umwandeln und er ist auch wie frisch. Jazakallahu khairan. Also kann man sagen, das Gleiche, was der Bruder eigentlich anders ausgedrückt hat. Der Bruder sagt, er soll Tauba machen. Und was wir auch hinauf wollen ist, wenn diese Barmherzigkeit Allahs für einen Menschen gilt, der 30 Jahre, 40 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre, weiß nicht was, als Muschrik gelebt hat. Das heißt, ein Mensch, wenn er so gestorben wäre, wäre er für immer ewig in die Hölle gegangen. Wenn Allah ihm seine Sünden alle vergibt, wird dann Allah nicht erst recht dir, Muslim, du bist ein Sünder, ja. Aber deine Sünden waren nicht so wie diese Sünde, die der andere gemacht hat. Ja, das heißt man Qiyas Aula. Das heißt also, wenn das eine gilt, dann das andere erst recht. Okay? Weil die Barmherzigkeit Allahs, sie ist gerade im Jenseits, liebe Geschwister, also in diesem Leben, die Barmherzigkeit, die kriegen alle Menschen ab. Aber Allah sagt über das Jenseits, dieses heißt, wa rahmati wasi'at kulla shay. Meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Diesen Leben alles. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ich werde sie bestimmen, meine Barmherzigkeit, ich werde sie bestimmen für diejenigen, die Allah mich fürchten, das Gebet verrichten, die Zakat richten. Das heißt, Das heißt, ist gar nichts. Bismillah. Das heißt, liebe Geschwister, im Jenseits, die Sache ist noch gewaltiger als so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt und gesagt, Allah azza wa jal hat die Barmherzigkeit in 100 Teile unterteilt. Im Hadith heißt es übrigens Khalaqa, und Khalaqa heißt hier Ja'ala. Das heißt, hat sie gemacht in 100 Teile geteilt. Also 100 Teile geteilt. Und diese Barmherzigkeit auch 100 Teile. Ein Teil davon, ein Teil, ein Hundertstel der Barmherzigkeit Allahs, die er für die Menschen vorgesehen hat. Die er für die Menschen vorgesehen hat. Ein Hundertstel davon ist für die Menschen in dieser Welt. Das heißt, wir alles, was wir erleben, ob das die Barmherzigkeit einer Mutter mit ihrem Kind ist, oder ein Vater mit seinem Sohn, oder ein Lehrer mit seinem Schüler, oder der Nachbar mit seinem Nachbar, ja? Oder ob es sogar, wie der Prophet sagt, sogar ein Tier, eine Tiermutter, hebt ihren Fuß aus Angst davor, auf ihr eigenes Kind zu treten. Diese Barmherzigkeiten alles ist aus dieser einzigen Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass die anderen 99, sie sind alle vorbehalten für wen? Für das Jenseits und nicht für alle Menschen, sondern dort nur für die Muslime. Deswegen, wenn man dem gläubigen Mensch das hört, dann erweckt das in ihn was? Hoffnung. Hoffen. Und diese, Bismillah. Und diese Hoffnung Allahs ist jetzt im Widerspruch mit der Furcht. Denn wenn jemand Hoffnung hat, hat er also keine Furcht. Und das ist das, was wir beantworten wollen. Die Frage lautet, was ist die Aqida eines gläubigen Muslims? Was ist der Glaube? Wie hat er sich zu verhalten in Bezug auf Hoffnung und Angst? Das Problem ist was? Das Problem ist, wenn wir, liebe Geschwister, in der Realität schauen. Wenn wir uns anschauen, die Muslime, ist es meistens so, dass die Leute zu viel Furcht haben vor Allah subhanahu wa ta'ala und dass sie deswegen die Hoffnung aufgeben und dass sie oder dass sie nicht mehr schlafen können und dass sie zu viel Gutes machen. Natürlich, wie gesagt, die geben die Hoffnung auf und machen dann gar nichts mehr. Oder ist es eher so, dass die Leute zu große Hoffnung haben und die Taten unterlassen? Und die Wahrheit ist zweifellos die zweite. Es gibt für beides realistische Beispiele. Beispiel, bleiben wir beim ersten Fall. Leute, die zu viel Angst haben, beziehungsweise die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit aufgegeben haben. Das ist der klassische Fall, ist der Fall, liebe Geschwister, eine Person, die in Sünde versunken ist. Und sie glaubt, dass Allah ihr Sünde vergeben wird. Und sie sagt, ich habe zu viel falsch gemacht, ich habe das gemacht, das gemacht. Meine Familie ist schlecht aufgebaut, ich habe keine muslimische Frau, die mich dabei unterstützen kann. Ich habe keine muslimischen Kinder, die sind alle, wal'iyadhu billah, abgedriftet vom rechten Weg. Und das sind fortlaufende Sünden und ich habe Zinskredit genommen und ich habe jahrelang nicht richtig gebetet und muss auch viel nachholen, fasten und ich weiß nicht was. Und Zakat habe ich auch nicht bezahlt. Wenn ich jetzt anfange alles zu machen, ich bin nicht pleite, ich bin im Minus. Ich bin im Minus. Ich schaffe das nicht. Also sagt er, vergiss die Sache. Und er lenkt sich davon ab und lenkt sich davon ab und lenkt sich davon ab, bis eines Tages, vielleicht zu spät, er denkt dann daran, aber dann ist es zu spät. Dieser Fall, den gibt es, der ist realistisch. Aber dieser Person müssen wir sagen, Bruder, Schwester, es gibt keine Sünde, die schlimmer ist als Kufr. Per Definition nicht. Egal was es ist. Selbst wenn es Mord ist. Es gibt keine Sünde, die schlimmer ist, als dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt. Gibt es nicht. Deswegen, auch wenn du fortlaufende Sünden hast, stell dir mal vor, eine Person, und das ist eine Geschichte, die habe ich vor ein paar Wochen gehört von einer Person, über eine Person, die hat eine Bank gegründet. Okay? Und diese Bank, die sie gegründet hat, ist heutzutage eine der reichsten Banken. Zumindest in dem Gebiet, wo er wohnt. Allahu alam, weltweit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist eine Bank, die reicher ist als sicherlich viele Staatshaushalte. Okay? Und diese Bank, natürlich zinsenbasierte Bank, diese Person hat gegen Ende ihres Lebens, ist ihr ein Licht aufgegangen und Allah hat ihr eine Barmherzigkeit geschickt. Und sie hat angefangen, darüber nachzudenken und sich gedacht, dass das ist Haram, was sie macht. Und sie will Tauba machen. In dem Moment geht sie zu einem Gelehrten. Und sie fragt den Gelehrten, was soll ich machen? Ich will Tauba machen. Der Gelehrte hat ihm gesagt, wie viel Geld hast du am Anfang gehabt? Bevor du, also das Startkapital, mit dem du in dieses Business reingegangen bist. Wie viel Geld hast du? Er hat ihm gesagt, zum Beispiel 5.000 Euro, was nicht, was 10.000, irgendein lächerlichen Betrag im Tausenderbereich, der nicht mal 10.000 geht. Er sagt, mit dem Geld habe ich angefangen, diese Bank aufzubauen zu können. Er sagt zu ihm, gib alles ab, bis auf diesen Betrag. Natürlich, der Mann ist Multimilliardär. Multimilliardär. Logisch. Eine Bank, auf jeden Fall. Er sagt, gib alles weg. Deine Milliarden, gib sie weg. Ja, nee, eigentlich kannst du sagen, gib alles weg. Kannst du sagen. Er braucht eigentlich gar nichts mehr. Er kann eigentlich ein Buch schreiben, dann wird er mehr Geld bekommen, als er da übrig lassen würde. Er sagt, gib alles weg, bis auf diese paar Tausend, die du als Startkapital gehabt hast. Der Mann war alt. Was ist dann passiert? Wir hoffen immer auf ein Happy End. Ja? Das Problem ist, als seine Kinder und Familie das mitbekommen haben, haben sie gesagt, nein, das machst du nicht. Und sie haben dann erreicht, dass er, dass sein Vermögen bzw. seine Verfügbarkeit über sein Vermögen eingefroren wird. Das nennt man auf Arabisch Hajr. Hajr, das ist zum Beispiel, da gibt es verschiedene Gründe, warum man einer Person verbietet, dass sie mit ihrem eigenen Vermögen etwas macht. Entweder zum Beispiel, weil sie noch zu klein ist. Ein Kleinkind, wenn ein Kleinkind zum Beispiel mit ihrem Geld etwas kauft, der Kauf ist ungültig. Ja? Zum Beispiel ein Dreijähriger kommt mit 50er Schein und kauft sich etwas, der Kauf ist ungültig. Oder, weil die Person zum Beispiel geisteskrank ist. Die verfügt auch nicht über ihr eigenes Vermögen. Nennt man Mahjur alayhi, diese Person. Und der Scharia hat natürlich nichts ausgelassen, auch bei solchen Sachen nicht. Ein drittes Beispiel ist, wenn eine Person bankrott ist. Bankrott heißt was? Also sie hat so viele Schulden, dass sie auch, wenn sie alles, was sie hat an Besitz, verkauft, sie könnte die Schulden niemals begleichen. Sie ist bankrott. Wenn die Gläubiger beantragen, dass diese Person ihr Vermögen eingefroren wird, dann wird es eingefroren. Im Islam. Was wollen wir? Wir wollen das Beispiel, was wir jetzt haben. Eine Person bei uns in der Religion, die kurz vorm Sterben liegt. Auch da, sie verfügt maximal noch über ein Drittel ihres Vermögens. Eine Person, die im Sterben liegt, und wo man davon ausgeht, die Krankheit, die sie jetzt hat, bald wird sich daran sterben, sie verfügt maximal über ein Drittel ihres Vermögens. Über zwei Drittel darf sie nicht. Sie hat 3 Millionen Euro, mit 1 Million kann sie machen, was sie will. Mit 2 Millionen geht nicht mehr. Und wie ich die Geschichte erfahren habe, haben die Leute sogar durchgesetzt vor Gericht, dass diese Person ganz nicht mehr über ihr Vermögen verfügt, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig ist. Verkalkt auf Deutsch. Okay? Er ist zu verkalkt und deswegen wird er. Und er durfte dann nichts mehr mit seinem eigenen Vermögen machen. Weil seine eigenen Verwandten ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das heißt, was für Kinder hast du erzogen? A'udhu billah. Was für Menschen hast du um dich herum, die dir nicht mal, die einen, du willst Taube machen, die sagen nein. Wir sagen, auch da, Allah Azza wa Jal kann vergeben. Diese Sünde ist fortlaufend. Und die Bank gibt es immer noch. Und Allah, wenn sie geben wird. Und er hat sie gegründet. Das ist eine dauerhafte Sünde. Allah Azza wa Jal kann auch diese Sünde vergeben, subhanahu wa ta'ala. Aber stell dir mal vor, ein Mensch, yani, das ist ein Muslim, aber stell dir mal vor, ein Mensch hat, war ungläubig und hat Kinder in die Welt gesetzt, die auch ungläubig sind. Und eines Tages mit 50 Jahren, er entscheidet sich, Muslim zu werden. Diese dauerhafte Sünde, die er in die Welt gesetzt hat, Nuh hat damals gebeten, Rabbi, la tadar al ardi mal kafirin dayyara, innaka intadarhum, yudillu ibadak, wala yalidu illa, Fajran kafara. Das heißt, Nuh alayhi salatu wasalam hat damals Dua gemacht, dass er, das war damals natürlich, und Allah hat seine Dua gehört. Ihr wisst, was passiert ist von Nuh alayhi salatu wasalam. Er hat darum gebeten, dass kein einziges Haus von den Ungläubigen übrig bleibt. Weil er sagte, die Ungläubigen, wenn sie leben, sie werden sowieso nur sittenlose und ungläubige Kinder zur Welt bringen. Sagte Nuh alayhi salatu wasalam. Nicht ich. Tayyib. Auch da, Allah vergibt ihm seine Sünden, indem er diese Dauerhaftigkeit beendet. Fertig. Wie er will, subhanahu wa ta'ala. Denn die Sache ist nicht, wie ich will und du willst, und nicht, wie ich denke und wie du denkst, sondern die Sache ist so, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie mitgeteilt hat. Tayyib. Wir haben aber in der Realität meistens das Problem, dass die Leute zu viel was haben? Hoffnung oder Angst? Hoffnung. Ich habe auch ein, zwei Fälle. Ich sage ein, zwei Fälle, weil ich sehr, sehr, sehr wenig sind, an einer Hand abzählbar. Fälle gehört, wo Leute tatsächlich gesagt haben zu mir, ich habe Angst, dass ich, und ich kann manchmal nachts nicht schlafen. Er schwitzt. Er hat, er kann nicht schlafen, weil er Angst hat, in die Hölle zu gehen. Das sind extreme Beispiele, aber die Frage ist immer, was macht er aus dieser Angst? Aber unser Problem ist ja, wenn diese Angst dich dazu bringt, nichts zu machen. Das ist das Problem. Wenn die Angst dich dazu bringt, nachts zu beten und Tauba zu machen und zu spenden und das Gute zu verbreiten und so weiter, dann Alhamdulillah, dann hast du die Angst richtig geleitet, den richtigen Weg. Aber wie gesagt, das sind seltene Fälle. Die meisten Fälle sind, die Leute sagen, Inna Allah Ghafur und Rahim. Sagen, Allah ist allvergebend und barmherzig. كلمة حق أريد بها باطل. Wie man sagt, farbig, es ist ein wahres Wort, aber man beabsichtigt damit was Falsches. Weil viele Leute sagen, Allah ist allvergebend. Die meinen damit, Allah wird mir auch vergeben, inshallah. Mach dir keine Sorgen. Mach was du willst, Allah wird dir vergeben. Das ist die Aqidah der Christen, nicht die Aqidah der Muslime. Weil die Christen, sie sind diejenigen, die glauben. Die Christen sind ein Paradebeispiel für die Aqidah, die man auf Arabisch nennt Irja'. Irja'aqida ist, dass man einfach nur glaubt und dann ist alles okay. Du glaubst an Allah, du glaubst an den Koran und so. Hauptsache, man verlangt von dir nichts, dass du was machen musst. Ja? Du bist Muslim, aber bitte verlang von mir nichts. Das ist man Irja'. Das heißt, man glaubt und wenn man nur glaubt, man denkt, man ist erfolgreich. Das ist natürlich Käse, weil die ganzen Ayat im Koran, der Sunna, überall, wie oft gibt es eine Aufforderung, Allah zu fürchten, eine Aufforderung zum Beten, eine Aufforderung zur Tauba, eine Aufforderung, das Gute zu gebeten, eine Aufforderung, das Schlechte zu verbieten. Tausende Sachen im Koran Karim, wo du aufgefordert wirst zum Handeln. Unser Problem ist, dass die Hoffnung zu sehr überwiegt. Und das Problem ist, woher kommt das? Das hat viele Gründe. Aber ein Grund ist das einseitige Lesen. Das einseitige Lesen. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er hat einmal den Wudu vorgemacht. Das ist der berühmte Hadith von Uthman Radan und Sahih Bukhari. Er sagte, der Prophet hat mal einmal den Wudu vorgemacht, hat er erklärt, wie und so weiter und so fort. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Wudu gesagt, man tawadda nahwa wudu'i hadha ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wer den Wudu in etwa so verrichtet, wie ich ihn verrichte, und hiernach zwei Raka'at verrichtet und dabei, sag ich mal, aufmerksam ist, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Dieser Hadith erweckt Hoffnung. Dieser Hadith erweckt Hoffnung, dass, was denkst du jetzt? Du denkst, sogar die Person, yani, sie kann machen, was sie will an Sünden. Und jetzt macht sie diese Ibadah und dann werden ihr alle Sünden vergeben. Das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadithes. Okay? Aber das Problem ist immer das einseitige Betrachten der Hadithe. Beziehungsweise, ist das der einzige Hadith, der mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert ist? Oder gibt es auch andere? طيب, was hältst du von einer Ayah im Koran al-Karim? In dieser Ayah, das geht um die Geschichte von Habil und Qabil. Kain und Abel auf Deutsch. In Surat al-Ma'idah, Allah berichtet uns. Was ist die Zusammenfassung der Geschichte? Es geht darum, dass sie haben beide ein Opfer dargebracht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jall hat das Opfer nur von einem der beiden angenommen. Von Habib. Daraufhin wurde Qabil neidisch. Und der Neid ist die Ursünde von Neid und Überheblichkeit, das Hasad und Kibbe, das sind die Ursünden von Iblis. Und dieser Neid hat ihn dazu gebracht, dass er was gemacht hat, hat seinen Bruder getötet. Aber sein Bruder vor dem Töten hat er Folgendes gesagt. Warum, um ihm zu erklären, warum hat Allah von ihm angenommen und hat nicht vom anderen angenommen? Er sagte, إِنَّمَا يَتَقَبَّرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Eine Art, diese Aussage zu übersetzen, ist es, Allah nimmt nur von den gottesfürchtigen Menschen an. Allah nimmt nur von den gottesfürchtigen Menschen an. Das bedeutet was? Wie bitte? Der andere war es nicht, ja. Aber was bedeutet das für uns? Barakallahu fiek. Der Gottesfürchtige, das heißt ja, also das ist jetzt, wie es übersetzt ist, ja. Aber mit Taqin kommt wieder von diesem Wort, was aus Wiqaya abzuleiten ist. Wiqaya heißt Vorsichtsmaßnahme. Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, die Leute, die sich vor Allah vorsehen, eine Person, die sich immer vor Allah vorsieht, das heißt vor seinem Zorn, vor seiner Strafe, vor ihm selbst, subhanahu wa ta'ala, diese Person, es ist eine Person, die sich vorsieht, indem sie nichts tut, indem sie etwas tut. Natürlich, indem sie betet, indem sie fastet, indem sie ihre Religion umsetzt. Das heißt also, sie ist eine Person, die regelmäßig etwas tut, wodurch sie sich vor Allahs Zorn und Strafe schützt. Das ist die Person, von der Allah annimmt. Jetzt ist die Frage, wer kann von sich behaupten, dass er zu dieser Kategorie von Menschen gehört? Das ist das Problem. Ansonsten, du hast wunderbare Hadith und noch schönere Hadith als diesen Hadith, wo du, wenn du das liest, und das hat der Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala auch in Riyad al-Salihin wunderbar hingekriegt, er hat einen Abschnitt, wenn du das liest, du denkst, du bist im Paradies. Du denkst, die Sache ist klar. Du bist schon, du gewinnst, inshallah ta'ala. Weil die Barmherzigkeit ist so groß, dass selbst wenn du Fehler machst, das ist nichts im Vergleich zu dem, was dich an Barmherzigkeit erwartet. Aber danach gibt es einen Abschnitt, wenn du den liest, Allah musta'an. Du verlierst die Hoffnung. Du verlierst die Hoffnung total. Und deswegen ist die Lösung, dass man das eine mit dem anderen verbindet und nicht das eine aufgibt. Und deswegen, liebe Geschwister, die Gelehrten, ich lese euch mal eine Antwort vor von Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Die Gelehrten haben in diesbezüglich unterschiedliche Ansichten, wie man damit umzugehen hat. Eine Ansicht ist von ihm, rahimahullah, seine Angst, das heißt die Angst des Menschen, und Hoffnung sollten gleich viel sein. Weder die Angst noch die Hoffnung sollen überwiegen. Das ist seine Aussage, rahimahullah ta'ala. Und er sagte, wenn eines der beiden überwiegt, geht er zugrunde. Wenn eines der beiden bewegt, geht er zugrunde. Denn wenn die, das Zitat zu Ende, denn wenn die Hoffnung überwiegt, fühlt er sich vor Allahs Plan sicher. Und wenn die Angst überwiegt, verfällt er der Verzweiflung an Allahs Barmherzigkeit. Es gibt andere Gelehrte, die sehen das anders. Die sagen, die Hoffnung soll überwiegen, wenn man eine gute Tat begeht. Warum? Man hat Hoffnung, dass Allah die Tat annimmt, inshallah. Sollst beten und hoffen, dass Allah annimmt. Und die Angst soll überwiegen, wenn man ungehorsam sein will. Oder wenn man eine Sünde natürlich begangen hat. Denn wenn er Gutes tun will, dann hat er das getan, was ihn dazu bringt, Gutes von Allah zu denken. Somit soll die Hoffnung überwiegen, dass die Tat angenommen wird. Und wenn man Ungehorsames tun will, soll die Angst überwiegen, damit man nicht ungehorsam wird. Und wir sagen zusammengefasst, dass die Sache ist situationsbedingt. Wie wir gerade gesagt haben. Die Sache ist situationsbedingt. Wenn man befürchtet, dass die Furcht überwiegt, an Allahs Barmherzigkeit zu verzweifeln, dann muss man der Furcht mit Hoffnung entgegenhalten. Muss man mit der Furcht immer gegen die Hoffnung oder umgekehrt gegensteuern. Und deswegen, liebe Geschwister, sagen manche Gelehrte, das Verhältnis zwischen Angst und Hoffnung soll so sein wie die zwei Flügel eines Vogels. Wie die zwei Flügel eines Vogels. Der Vogel kann nicht fliegen mit einem einzigen Flügel. Das geht nicht. Und deswegen, man kann fliegen mit zwei Flügeln, auch mit drei Flügeln. Was der Beweis, man auch mit drei Flügeln fliegen kann. Ha? Was? Ich habe nicht verstanden. Ich hätte von drei Flügeln. Was meinst du mit der Liebe jetzt? Du bist verliebt, wir haben verstanden. Aber was? Ich meine, man könnte sagen, der dritte Flügel, den muss man ja nicht benutzen. Ne? Also, Allah ibarak fi, die Engel, ne? Die Engel, es gibt Engel mit drei Flügeln. Okay. Wie Allah im Koran uns mitgeteilt hat. Zakallah. Insofern, liebe Geschwister, der Mensch ist sein eigener Arzt. Wenn du siehst in deinen Taten, ja, der Koran ist dein Maßstab. Vergleich dich mit dem, was Allah sagt. Vergleich dich mit dem, was du über die Sahaba radiallahu anhu hörst an guten Taten. Und du weißt, wie du dich einordnest. Und dementsprechend hast du Angst und Hoffnung. Aber die Sache ist situationsbedingt. Hast du Angst, eine Sünde zu begehen, denkst du an die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und liest du darüber und lässt dich diesbezüglich ermahnen, hörst dir einen Vortrag dazu an. Hast du Angst, an der Barmherzigkeit aus zu verzweifeln, das gibst du Hoffnung auf, weil du zu viel Angst hast, weil du sagst, ich habe zu viel Fehler, dann sagen wir dir nein nach. Barakallahu fik, das stimmt nicht. Du sollst die Hoffnung ihr mehr Gewicht beimessen. Tayyib, du sollst Hoffnung mehr Gewicht beimessen. Bevor wir jetzt kurze Pause machen, wir werden jetzt noch nicht stoppen. Kurz Pause von eurer Seite in Bezug auf das, was wir gerade gesagt haben. Ein oder zwei Fragen. Wenn es gibt, dann machen wir die einzelnen Fragen. Dann machen wir ein paar Minuten Pause, dann machen wir ein bisschen weiter. Eine Frage. Von hier, wer hat noch eine Frage? Wir haben gesagt zwei Fragen. Bismillah. Der Bruder fragt, er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie wir gesagt haben vorhin, die Barmherzigkeit in 100 Teile geteilt und eine davon, von diesen Barmherzigkeiten profitieren wir. Was passiert mit 99? Die anderen 99, Allah hat sie aufgehoben für uns Muslime am Tag der Auferstehung. Natürlich in erster Linie gemeint ist am Tag der Abrechnung. Das heißt, am Tag, an dem du gefragt wirst, warum hast du die Sünde begangen, warum hast du das nicht so gemacht, warum hast du das nicht so gemacht, verstehst du? Kann es doch sein, dass du noch ein paar Sünden von einem guten Menschen wegnehmen kannst? Ja, natürlich. Das ist ein Imtihan. Eben. Und sogar in diesem Leben, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir, wenn du ihn bittest. Das gehört zur Barmherzigkeit Allahs. Das gehört zur Rahma von Allah. Dann erst recht natürlich im nächsten Leben. Ja? Barakallahu fik. Dann machen wir, liebe Geschwister, ein paar Minuten Pause und dann machen wir weiter, inshallah ta'ala.